Nach dem Besuch im Historischen Museum der Jugendbewegung in der DVJK würdigen die Ausländer die edle Geisteswelt und die Kampftraditionen der koreanischen Jugendlichen. Bussepolot Pilebuski, Mitglied der Delegation der Russischen Gesellschaft für das Studium der Soziologie, meinte, die ruhmreiche Entwicklungsroute der koreanischen Jugendbewegung sei mit der heiligen revolutionären Geschichte der großen Staatsführer eng verbunden. Dank des verehrten Genossen Kim Jong-un werde heute ihr großes Werk glänzend fortgesetzt. Der Leiter der Delegation des vietnamesischen kommunistischen Jugendverbandes Ho Chi Minh betonte, die jungen Avantgardisten Koreas seien die mächtigen Kräfte, die die Revolution und den Aufbau vortreiben. Der stellvertretende Vorsitzende der äthiopischen Jugendgesellschaft Addis Abeba sagte, die DVJK sei wirklich ein in der Welt einmaliges jugendstarkes Land, das voller Vitalität pulsiere. Der Leiter der Delegation der nepalesischen Unterstützungsgesellschaft für Songun-Politik hob hervor, die progressiven Jugendlichen der Welt sollten den koreanischen Jugendlichen in ihrer edlen Geisteswelt und ihrem Kampfstil nacheifern. Die DVJK, die eine eiserne große Formation der Jugendlichen habe, die der Ideologie und Sache vom Staatsführer unwandelbare Treue halten, habe eine helle Zukunft.